Erster König Hiskia hörte die Nachricht. Er zerriss seine Kleider. Er zog ein Trauergewand an. Er ging in den Tempel Jahwes. Zweiter Hiskia schickte Eliakim und Sebna. Er schickte auch wichtige Priester. Sie trugen Trauergewänder. Sie gingen zum Propheten Jesaja. Dritter, sie sagten zu Jesaja, König Hiskia sagt, heute ist ein schlimmer Tag. Wir haben große Not. Wir sind wie eine Frau, die ein Kind bekommen will. Aber sie hat keine Kraft. Vierter, vielleicht hört Jahwe, dein Gott, die Worte des Rabsaki. Der König von Assyrien schickte ihn. Er spricht schlecht über den lebendigen Gott. Jahwe soll ihn bestrafen. Bitte Gott für die Menschen, die noch leben. Fünfter, die Diener von König Hiskia kamen zu Jesaja. Sechster, Jesaja sagte zu ihnen, sagt eurem Herrn, Jahwe spricht. Hab keine Angst vor den Worten. Die Diener des Königs von Assyrien haben schlecht über mich gesprochen. Siebter, ich werde den König von Assyrien beeinflussen. Er wird eine Nachricht hören. Dann wird er in sein Land zurückgehen. Dort werde ich ihn mit dem Schwert töten. Achter, der Rabsaki ging zurück. Er fand den König von Assyrien. Der König belagerte gerade Libna. Er hatte Lachis verlassen. Neunter, König Sanherib hörte eine Nachricht. König Tahaka von Kusch kommt zum Kampf. Sanherib schickte wieder Boten zu Hiskia. Zehnter, sagt König Hiskia von Juda, dein Gott soll dich nicht täuschen. Du denkst, Jerusalem wird nicht fallen. Aber der König von Assyrien wird es einnehmen. Elfter, du hast gehört, was die Könige von Assyrien tun. Sie zerstören alle Länder. Glaubst du, du kannst entkommen? Zwölfter, meine Väter haben viele Völker zerstört. Haben ihre Götter sie gerettet? Nein. Sie konnten Gosan, Haran, Rezef nicht retten. Auch die Leute von Iden nicht. Dreizehnter, wo sind die Könige von Hamat und Arpad? Wo sind die Könige von Sepharvaim, Hana und Auwa? Sie sind alle weg. 14. Hiskia bekam den Brief von den Boten. Er las ihn. Dann ging er in den Tempel Jahwes. Hiskia legte den Brief vor Jahwe hin. 15. Hiskia betete zu Jahwe. Er sagte, Jahwe, Gott Israels. Du sitzt über den Cheruben. Du bist der einzige Gott auf der Erde. Du hast Himmel und Erde gemacht. 16. Jahwe, höre uns. Jahwe, sieh uns an. Höre die Worte von Sanherib. Er hat Boten geschickt. Er spricht schlecht über den lebendigen Gott. 17. Jahr, Jahwe, die Könige von Assyrien haben Länder zerstört. Sie haben viele Völker besiegt. 18. Sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Das waren keine echten Götter. Sie waren aus Holz und Stein. Menschen haben sie gemacht. Darum konnten sie zerstört werden. 19. Jahwe, unser Gott, rette uns jetzt. Rette uns vor Sanherib. Dann werden alle Länder wissen, du, Jahwe, bist der einzige Gott. 20. Jesaja, der Sohn des Amoz, schickte eine Nachricht zu Hiskia. Er sagte, Jahwe, der Gott Israels, spricht. Ich habe dein Gebet gehört. Du hast wegen Sanherib gebetet. 21. Jahwe sagt über Sanherib, die Stadt Zion verachtet dich. Sie lacht über dich. Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. 22. Wen hast du verspottet? Über wen hast du schlecht gesprochen? Gegen wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast den Heiligen Israels beleidigt. 23. Du hast durch deine Boten schlecht über den Herrn gesprochen. Du sagtest, ich bin mit vielen Wagen auf die Berge gefahren. Ich habe die höchsten Zedern gefällt. Ich habe die besten Zypressen gefällt. Ich kam bis zu den entferntesten Orten. 24. Ich habe Brunnen gegraben. Ich habe fremdes Wasser getrunken. Ich habe alle Kanäle Ägyptens trocken gemacht. 25. Hörst du? Ich habe das alles schon lange geplant. Ich habe es vor langer Zeit bestimmt. Jetzt habe ich es geschehen lassen. Du solltest starke Städte zerstören. Sie sollten zu Steinhaufen werden. 26. Die Bewohner waren schwach. Sie bekamen Angst. Sie wurden beschämt. Sie waren wie Gras auf dem Feld. Sie waren wie junges Grün. Sie waren wie verdorrtes Korn. 27. Ich weiß, wann du aufstehst und sitzt. Ich weiß, wann du gehst und kommst. Ich weiß, wie du gegen mich wütend bist. 28. Du bist wütend auf mich. Dein Stolz ist groß. Ich werde dir einen Ring in die Nase legen. Ich werde dir ein Zaumzeug anlegen. Ich werde dich auf dem gleichen Weg zurückführen, auf dem du kamst. 29. Dies ist ein Zeichen für dich, dieses Jahr ist ihr, was von selbst wächst. Nächstes Jahr ist ihr, was aus den Wurzeln wächst. Im dritten Jahr sät ihr. Ihr erntet. Ihr pflanzt Weinberge. Ihr esst ihre Früchte. 30. Die Menschen aus Juda, die überleben, werden wieder stark sein. Sie werden Wurzeln schlagen. Sie werden Früchte tragen. 31. Aus Jerusalem werden Überlebende kommen. Vom Berg Zion werden Gerettete kommen. Jahwe, der Herr der Heere, wird das tun. 32. Darum sagt Jahwe über den König von Assyrien, er wird nicht in diese Stadt kommen. Er wird keinen Pfeil hineinschießen. Er wird keinen Schild gegen sie halten. Er wird keinen Wall bauen. 33. Er wird auf dem gleichen Weg zurückgehen, auf dem er kam. Er wird nicht in diese Stadt kommen. Das sagt Jahwe. 34. Ich werde diese Stadt schützen. Ich werde sie retten. Ich tue es für mich. Ich tue es für meinen Diener David. 35. In dieser Nacht ging ein Engel Jahwes. Er tötete 185.000 Männer im Lager der Assyrer. Am Morgen waren alle tot. 36. König Sanherib brach auf. Er zog ab. Er kehrte um. Er blieb in Ninive. 37. Sanherib betete in seinem Tempel. Seine Söhne Adramelech und Sarezer töteten ihn. Sie flohen in das Land Ararat. Sein Sohn Asarhadon wurde der neue König.